Sehr viele Beichten habe ich gehört in Deutschland, Holland, Belgien, England. Details verbieten sich hier von selbst. Wohl aber ist eine allgemeine Bemerkung am Platze. Der Ultramontanismus unter Führung des Jesuitismus hat aus der religiös aufgefassten Beichte ein Machtmittel sondergleichen sich geschaffen, um das katholische Volk aller Stände in allen seinen Beziehungen, privaten wie öffentlichen, seinen weltlich-politischen Herrschaftsbestrebungen dienstbar zu machen. Dass daneben in der Beichte auch Frömmigkeit zu ihrem Rechte kommt, dass dort auch Seelentrost gespendet wird, ist selbstverständlich, sonst ständen die Beichtstühle bald leer. Aber die religiöse Wirkung der Beichte ist zur Nebensache geworden. Das merken allerdings die beichtenden Massen nicht. Die Beeinflussung des Menschen, des Bürgers, des Politikers und so weiter ist Hauptsache. Reinhold Baumstark hat den unheilvollen Einfluss des Jesuitenordens nach dieser Richtung hin treffend geschildert. Vergleiche auch mein Werk »Das Papsttum in seiner sozialkulturellen Wirksamkeit«, Band 2, Seite 512 und folgende. Und doch, so unreligiös die Beichte in ihrem Betriebe auch geworden ist, so sehr sie tatsächlich auch das Zentrum eines Staates im Staate bildet, sie bleibt und muss bleiben ein Noli me tangere. Das weiß der Jesuitenorden, und auf diesem Wissen ruht die rücksichtslose Ausnutzung der Beichte und der Seelenführung überhaupt für seine Herrschaftszwecke. Das Endziel aller seiner Missionen, Exerzitien, Konferenzen und Predigten ist die Beichte. In ihr besitzt er den Hebel, mit dem er die Welt, zunächst die ultramontan-katholische, in seinen Bahnen hebt. Diese jesuitische Ausnutzung der Beichte ist so alt wie der Jesuitenorden selbst. Wir haben darüber das sehr kompetente Zeugnis des Papstes Clemens VIII. Von 1592 bis 1605. Ich möchte wissen, was Sie, die Jesuiten, alle Tage während 3 oder 4 Stunden im Beichtstuhle mit Personen, die täglich Beichten machen. Ich kann nicht umhin, aus diesem Treiben die Wahrheit von dem, was man Ihnen vorwirft, zu schließen, dass Sie sich nämlich durch das Mittel der Beichte Kenntnis von dem verschaffen, was in der Welt vorgeht. Bei J. Friedrich am angegebenen Ort, Seite 49. Zu meiner auch jetzt noch fühlbaren Freude kann ich sagen, dass ich selbst trotz jesuitisch-ultramontanen Drills nie ein jesuitisch-ultramontaner Beichtvater gewesen bin. Stets habe ich die Beichte nach Möglichkeit auf das eigentliche Sündenbekenntnis eingeschränkt. Niemals suchte ich durch sie in Familien- und Privatangelegenheiten und so weiter einzudringen. Alle derartige Eröffnungen durch Beichtkinder schnitt ich mit der Bemerkung ab, die Beichte sei nur da zum Bekennen der Sünden. Auch noch in anderer Beziehung war ich als Beichtvater unjesuitisch. Die vom Jesuitismus ins Maßlose gesteigerte Häufigkeit des Beichtens habe ich energisch bekämpft. Wöchentliche, ja tägliche Beichten haben die überspannte, ungesunde jesuitische Frömmigkeit und mehr noch die Sucht des Ordens, die Menschen zu beherrschen, zur weit verbreiteten Unsitte gemacht. Das Kirchengebot kennt nur die Pflicht einmaliger Beichte im Jahre. Es ist also sehr weit vom Anraten täglicher Beichte entfernt. Wenn ich auch nicht befürwortet habe, bloß einmal jährlich zu beichten, so suchte ich doch allzu häufige Beichten stark zu beschränken. Sie sind schädlich, machen den Menschen in seinem religiösen Leben jammervoll abhängig vom Beichtvater und züchten das sich und anderen schädliche Geschlecht der Skrupulanten und Betschwestern. Auch Seelsorge im Inneren des Ordens übte ich. Lange Zeit hindurch hatte ich das Amt, den Laienbrüdern die Punkte für die tägliche Morgenbetrachtung zu geben, das heißt, ihnen den Betrachtungsstoff vorzulegen und zu erklären. Gern habe ich mit den einfachen Leuten verkehrt und ich glaube, auch ihnen sagte meine Art zu. Es ist einer der bezeichnendsten Züge des Jesuitenordens, dass er seine Laienbrüder geflissentlich in der Einfachheit, das heißt in möglichster Unbildung, erhält. Die Ordenssatzungen bestimmen an 2 Stellen: Der als Laienbruder Aufgenommene soll nicht mehr lernen, als er schon vor seinem Eintritt in den Orden wusste. Keiner derjenigen, die für die häusliche Verrichtungen aufgenommen werden, soll lesen oder schreiben oder, wenn er schon etwas wusste, noch mehr lernen. Der Orden will offenbar diejenigen, auf deren täglicher, regelmäßiger Arbeit, Sicherheit und Stetigkeit seines äußeren Lebens beruhen, nicht den Gefahren der Bildung aussetzen, durch die vielleicht Unruhe in die Reihen dieser nützlichen Leibeigenen gebracht werden könnte. Ein anderes, nicht unwichtiges geistliches Amt, das mir zugeteilt wurde, war das des Beichtvaters zur Zeit der Gelübdeerneuerung. Jeder Jesuit hat, bis er die letzten Gelübde, sei es als formierter Koadjutor oder als Profess abgelegt, jährlich zweimal, gewöhnlich im Februar und Juni, seine Gelübde zu erneuern. Der Erneuerung geht ein Triduum mit besonderen geistigen Übungen und einer Generalbeichte seit der letzten Erneuerung voran. Für diese Semesterbeichten werden besondere, außerordentliche Beichtväter ernannt, damit wenigstens zweimal im Jahre die Möglichkeit vorhanden sei, das Gewissen bei einem anderen als dem festbestimmten Beichtvater zu entlasten. Selbstverständlich hat auch der außerordentliche Beichtvater die Verpflichtung, für ihm etwa gebeichtete Reservatfälle die Lossprechungsbefugnis beim Oberen zu erbitten oder den Beichtenden mit seiner reservierten Sünde an den Oberen zur Absolution zu weisen. So behält der Orden auch hier, trotz scheinbarer Lockerung der Zügel, die Kontrolle, wenigstens über die schwereren Verfehlungen seiner Mitglieder.